So zahlreich waren die Kränkungen. Als Jugendlicher spielte ich vagabunden. Widerwillig deine Hafen zu zerstören, unter Helden, die sich Propheten nannten. Verschwörungen nach Ahnen und Dichter ermutigten mich. In der unermesslichen Macht derer, die dir nacheifern, Hoffnung der Unterdrückten. Und auf meiner Reise verlor ich alles, was ich hatte. Meine Heimatstadt bewahrt noch Spuren von falschen Zeugnissen und heute sind jene Versuchungen Geschichte, für die, die Gutes tun, ein eitler Traum. Und die Gnade ein Herrenhaus mit weiten Terrassen, von wo aus wir die Bösen untergehen sehen. Heute sind jene Versuchungen Geschichte, für die, die Gutes tun, ein eitler Traum. Und die Gnade ein Herrenhaus mit weiten Terrassen, von wo aus wir die Bösen untergehen sehen.